über meiner Heimat Frühling seh ich Schwäne nachtwärts fliegen. Ach, mein Herz möchte sich auf den grauen Eismeerwogen wiegen. Schwan im Singsang dahinter Lieder, grüßt die grünen Birkenhaine. Alle Rosen gebe ich gerne gegen Nachtlands Steine. Grüß mir Schweden, weißer Vogel, setz an meiner Stadt die Füße auf den kalten Stein der Ostsee. Sag ihr meine Grüße. Grüß das Eismeer, grüß das Nachtkap, ruf den Schäden zu den Fjorden. Wie ein Schwan sei meine Seele auf dem Weg nach Norden.